Alle 2 Minuten wird in Europa ein Kind als vermisst gemeldet. Die ersten 24 Stunden sind entscheidend bei der Suche nach einem vermissten Kind, da die Wahrscheinlichkeit, das Kind sicher zu finden, mit jeder Stunde abnimmt. Das zentrale Online-System zur Suche vermisster Kinder wurde geschaffen, um zeitnah tausende Menschen zu erreichen, um die Suche zu unterstützen. In den Free-to-Move-Fahrzeugen werden Monitore genutzt, um Informationen zum vermissten Fall sofort auf den Straßen und in gezielten Gebieten auszustrahlen. Dieser innovative Ansatz hilft dabei, wichtige Informationen schneller, präziser und auf besonders aufmerksamkeitsstarke Weise zu verbreiten. Warum digitale Autobildschirme? Wir haben die Möglichkeit, die Vermisstenanzeige gezielt auf den Bildschirmen der Free-to-Move-Flotte anzuzeigen. Es können spezifisch genau die Screens, welche sich in der näheren Umgebung des letzten bekannten Aufenthaltsortes befinden, ausgewählt werden. So stellen wir sicher, dass relevante Informationen nahezu in Echtzeit verfügbar sind und schnell verbreitet werden. Um schnell Unterstützung bei der Suche nach einem vermissten Kind zu erhalten, nutzen Sie unser Formular zur Aufgabe einer Vermisstenmeldung auf der Seite kind-vermisst.de. Für Informationen und Hilfe sind wir jederzeit Tag und Nacht über die kostenlose 116 000 Hotline zu erreichen.